Als er ihnen nun die Wahrheit von uns brachte, sagten sie, tötet die Söhne derjenigen, die mit ihm glauben, und lasst nur ihre Frauen am Leben. Aber die List der Ungläubigen geht bestimmt verloren.